Hadith Nummer 61. Ibn Umar berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Es gibt unter den Baumarten einen Baum, dessen Blätter nicht abfallen, und dies ist das Gleichnis eines Muslims. Sagt mir, welcher Baum dieser ist. Die Leute suchten und dachten an die Baumarten der Wüste. Abdullah sagte: Es fiel mir ein, dass es sich um die Dattelpalme handelt, jedoch hielt ich mich aus Schamgefühl zurück. Die Leute aber sagten: Sage uns, o Gesandter Allahs, um welchen Baum es sich handelt. Er sagte: Es ist die Dattelpalme.